Also das, was sich ereignet hat, hätte ja Todesurteil sein können. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so eingetroffen ist. Lass uns das Thema Saif Dina Ali besprechen. Hartes Thema. Hartes Thema. Du wolltest, dass alle das besprechen? Genau, Sally, das war quasi dein Herzenswunsch zum Teil, aber dann fang du auch direkt an, wenn du magst. Ja. Es wäre cool, wenn du ein bisschen die Vorgeschichte oder die ganze Geschichte zusammenfasst. Also es ging letztendlich darum, man hat es dann auch noch Social Media mitbekommen. Es wurde ein Video veröffentlicht von einer angeblichen saudischen Frau, die auf dem philippinischen Flughafen feststeckt und dann gesagt hat, sie wird hier festgehalten von den philippinischen Behörden, weil sie wollte nach Australien flüchten. Und sie hat Angst, dass sie zurückkommt, weil sie dann halt, ja, wahrscheinlich stirbt, verprügelt wird, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie es genau ausgedrückt hat. Dann immer wieder solche Nachrichten geschrieben hat, weil ihr Handy weggenommen wurde, von den philippinischen Behörden. Ja, das ist ja der wichtige Punkt hier. Sie hat sich in einem anderen Land befunden. Auch von anderen Leuten geholfen wurde. Da gibt es ja auch teilweise jetzt Zeugenaussagen, gerade von dieser kanadischen Frau, glaube ich, die da ganz involviert war, ihr das Handy gegeben hat. Und letztendlich kamen ihre zwei Onkel anscheinend, haben sie dann wieder nach Saudi-Arabien zurückgebracht. Kam auch raus, dass der eine Onkel, glaube ich, der CEO von einer ganz großen Telekommunikationsfirma der größten in den Philippinen ist. Und das war ja auch, als die Frau dann in den Philippinen im Flughafen von den Verwandten aufgegriffen wurde, waren auch Polizisten, philippinische Polizisten zugegen, die einfach alles geschehen ließen. Ja, genau. Und da wurde eindeutig gegen internationale Gesetze verstoßen, ganz klar. Und was mich am meisten schockiert hat, mich persönlich jetzt, dass man von feministischen Verbänden, gerade im Westen, nichts gehört hat, sogar Ablehnung über dieses Thema zu reden, weil vermeintliche Antifeministen sich über das Thema bemühen und versuchen, das zu verbreiten. Und da war ich schon geschockt, sehr geschockt, weil ich meine, letztendlich ging es wirklich nur darum, dass eine Frau einfach nur frei sein wollte. Nein, vor allem, sie könnte mitunter auch im Heimatland auch getötet werden, theoretisch. Ja. Das heißt also, es kann fatale Konsequenzen haben. Also das, was sich ereignet hat, hätte ja Todesurteil sein können. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so eingetroffen ist. Ich weiß nicht, was aus der Frau geworden ist. Das werden wir wahrscheinlich nie wissen. Das ist das Problem. Und wenn wir uns nur mal Raif Badawi angucken, der so ganz leicht säkulare Töne rausgehauen hat, was kriegt er 1000 Stockschläge und wie lange, 5 Jahre schon im Gefängnis. Und das ist echt krass, vor allem, also ich folge gerade auf Twitter und YouTube einigen ex-Muslimen, die sich selber als Feministen bezeichnen, Feministinnen, und die selber sagen, wenn sie erwähnen, gerade in feministischen Kreisen, dass sie kein Moslem mehr sind, Muslimen mehr sind und die Religion kritisieren, komischerweise die westlichen Feministen ganz ruhig sind und nichts mit denen zu tun haben wollen. Obwohl die aus dem patriarchalischsten Staat kommen, ich meine, da ist es wirklich institutionalisiert mit diesem Guardianship-System. Die dürfen ja nichts machen, außer der Einwilligung eines Mannes. Ja. Sally, sagt dir der Begriff Intersectional Feminism etwas? Ja. Und genau das ist der Grund. Ich soll nur kurz erklären. Intersectional Feminism heißt, dass Feminismus nicht für jeden gleich ist. Das heißt, er wird in Sektionen unterteilt. Es gibt den westlichen weißen Feminismus von weißen Frauen. Dann gibt es den afroamerikanischen oder afrikanischen Feminismus. Die haben dann quasi eine ganz andere feministische Probleme in ihrem Land. Und die können sich soweit ich das verstanden habe, ihr könnt mich im Chat auch gerne korrigieren, sich gegenseitig nicht kritisieren, wenn sie auf der Unterdrückungsskala unter ihnen sind. Also quasi eine westliche weiße Frau hat nicht den Feminismus einer Muslima zu kritisieren, und so weiter und so also fort. Also desto mehr Oppression Points du hast, desto weniger darf man dagegen was sagen. So. Das kommt komplett unironisch, aber, ja. Ja, aber warte mal, also denn es hieße das dann, dass eine afrikanische Feministin, sagen wir mal aus dem Senegal oder aus Nigeria, sich zu Belangen des Feminismus in Europa nicht äußern dürfte. Also ginge das? Doch, also nach oben geht's ja, nach oben geht's. Ah, das heißt also, es geht nur von Europa, vom Westen aus darf man, okay, gut, das heißt aber schon ziemlich parteiisch, ne? Natürlich, also ich habe jetzt diesen Bericht von einer eher konservativen Dame gehört, wie hieß sie bloß nochmal, Christina Hoff-Sommers, die hat berichtet, dass sie bei so einer Vereinigung war und da wurden diese ganzen Feministinnen tatsächlich aufgeteilt in lesbische Feministinnen, queere, Transgender-Feministinnen und so weiter und dann diese ganzen Gruppen konnten sich untereinander auch gar nicht leiden, weil sie konnten dementsprechend auch nicht am selben Strang ziehen. Wie gesagt, wenn ich irgendwie Bullshit rede, korrigiert mich gerne. Okay. Ja, man muss ja auch erstmal sagen, es gab diesen akademischen Begriff des intersektionellen Feminismus, der eigentlich mehr oder weniger was schon anderes ist, als was man heutzutage von diesen Netzfeministinnen hört. Was eigentlich auch, ich weiß auch nicht, eigentlich voll dumm ist, ja. Intersektioneller Feminismus heißt halt so, ja, du kannst nicht nur als Frau unterdrückt sein, wir müssen auch Rasse und sowas mit einbeziehen. Und ich denke mir dann halt auch so, ja, ach was. Seid ihr ja, auch noch diese Subkategorien, das ist ein vollkommen absurdes System. Ja, aber ich meine so, wenn man über Unterdrückung redet, ja, ist doch logisch, dass man noch andere Sachen mit einbeziehen muss. Die sagen ja so, Wir beziehen alle mit ein. So, ja, wie soll man es denn sonst machen, hä? Ja, aber dann muss man erstmal ein Formular ausfüllen, wenn man beitritt. Okay, ja, gut. Okay, das heißt, ich stamme auch noch aus Lateinamerika. Ich wurde, was weiß ich, ich bin katholisch oder Agnostiker oder was auch immer und. Okay, katholisch gut, ist schon mal nicht unterdrückt. Du bist katholisch, du bist also nicht unterdrückt. Eher. Dann bin ich der Oppressor, das heißt, ich bin der Unterdrücker dann, oder? Das ist richtig. Wir haben jetzt gerade im Chat einen Kommentar vom User Sigmund Frosch. Er schreibt, kleine Ergänzung zur Reaktion der Feministin. Die Emma hat einen Artikel darüber gemacht, allerdings erst 2 Tage später. Die Emma ist meistens nicht so schnell. Oh, das ist richtig. Das Problem ist, dass die Feministinnen alles Schwarzsein nicht wirklich mögen. Also die sogenannten Third Wave Feministinnen, wie man sie so bezeichnet, sind keine Fans von Alice Schwarzer mehr. Sie finden Sie finden ihren Feminismus nicht intersektionär oder intersektional. Oh, intersektionell. Intersektionell. Vielen, vielen Dank. Und dadurch, dass sie auch noch islamkritisch ist, fällt sie komplett aus der Reihe aus. Und zwar, lacht die ganze Zeit. Ich habe es live in Köln mitbekommen, ja, als von 2015 auf 16 diese Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof waren, gab es Aufstände von Feministinnen, die sagten, nicht in unserem Namen, also bitte schert nicht jetzt alle Afrikaner über einen Kamm, benutzt quasi euren Rassismus nicht als Schutz für uns. Und dann hat sich eine riesige Gruppe versammelt, ich war dabei, weil ich es mir unbedingt angucken wollte, und dann hat sie, alle waren total begeistert, ja, wir sind nicht rassistisch, wir sind für Feminismus, und dann sagt eine, ja, und scheiß auf alles Schwarzer. Und dann so die Hälfte der beistehenden Leute waren so, okay, was? Und die andere so, yeah, alles Schwarzer sucked. Und dann hat sie erklärt, ja, ihr Feminismus ist nicht intersektional. Das heißt, es ist eine persönliche Erfahrung von mir, die ich wirklich so erlebt habe. Könnt ihr mir glauben oder auch nicht, aber es ist tatsächlich so passiert und dachte ich, okay. Der Witz ist halt, nur um das mal kurz zu erklären, im akademischen intersektionellen Feminismus heißt es tatsächlich eigentlich nur, dass man alle Faktoren berücksichtigen muss. Da heißt es eigentlich nicht, dass du als weiße Frau, dass du nicht unterdrücktere Strukturen nicht kritisieren darfst. Das kam ja jetzt erst so in diesem Netzfeminismus auf, weil man dann halt gesagt hat, ja, marginalisierte Gruppen, die brauchen eine Stimme, also darf man nicht über die reden, was auch immer das heißen soll, ja. Also ja, nicht über sie, ich rede über eine Person, sondern darüber, quasi, dass ich quasi lauter bin als die Person. Ja, ja, genau, weil wir silenzen die. Und das ist so, richtig. Das heißt, ja, das ist es halt so. Und seitdem gibt es ja auch ganz viele verschiedene Splittergruppen, vor allem an Unicampus. Ich weiß nicht, an welcher du bist, aber du hast wahrscheinlich auch eine POC-Gruppe in deiner Uni. Irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nur, in meinem englischen Seminar hatten wir so eine Facebook-Gruppe und da hatte eine der Admins das vorgeschlagen und es ging ab wie noch was in den Kommentarspalten. Und da war ich aber wirklich dagegen waren, die gemeint haben, wie kann man nur sowas machen? Das geht doch nicht, dass man an der Uni, wo alle gleich sind, dann sagt, wir Farbigen sind irgendwie extra und sowas. Witzigerweise hat sie, ich kannte die auch ein bisschen und das ist natürlich erst entstanden, nachdem sie aus Amerika wieder zurückgekommen ist. Die war dann ja ein Jahr im Ausland und dann hat sie wahrscheinlich die Gifte mit oder die Krankheit mit hergenommen. Was viel stärker ist, sind diese queeren Asta-Gruppen. Oh, okay. Also diese POC-Sachen sind ja noch nicht ganz so verbreitet, weil Türken meistens ja auch noch weiß als weiß durchgehen, sage ich mal so. Ja, ich finde aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, die Asiaten, also Fernostasiaten, also quasi Chinesen und Japaner, als POC bezeichnen, finde ich so unfassbar rassistisch, oder bin ich da der Einzige? Wenn man jetzt sagt, ja, Asiaten sind auch farbig und ich denke mir, ja, welche Farbe sollen sie denn haben? Also ja, für mich klingt das genau monsterrassistisch. Ja, aber es ist nicht so zum Beispiel in Kanada, wenn bei den Volksbefragungen, beziehungsweise bei den Volkszählungen in Kanada, aber auch in anderen angelsächsischen Ländern, wird das alles auch statistisch zusammengefasst und das vom Amts wegen als visible minorities. Ja, oh, das heißt also, man nimmt dann halt das, was physiognomisch den einnahmenstrichen Standard entspricht, also weiß, europäisch. Und all das, was diesem Standard nicht entspricht, fasst man dann statistisch zusammen als visible minorities. Ich glaube, das macht man auch in England. Wollen wir diese Geschichte kurz aus einer anderen Perspektive betrachten? Und klar. Zwar, was ich zum Beispiel schwierig oder also eigentlich schwierig finde, ist die Reaktion vom, sage ich mal so, Mainstream-Medien drauf, weil eigentlich ist diese Geschichte trotzdem in den Social Medien geblieben und ein bisschen unter dem Radar. Und meiner Meinung nach liegt das daran, dass einfach kein Land Probleme mit Saudi-Arabien haben will, glaube ich, oder? Ja, das ist das Problem. Also, Saudi-Arabien ist, was Kritik anbelangt, zumindest von Regierungen anderer Länder, sozusagen so eine Art Tabuzone. Keiner wagt es tatsächlich direkt, die Probleme, die Saudi-Arabien auffasst, in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Finanzierung des Terrorismus und derartiges, auch direkte Einflussnahme auf Kriegsparteien in Bürgerkriegen, zum Beispiel in Syrien und derartiges, das zu thematisieren. Keiner wagt sich an Saudi-Arabien. War das nicht auch Moore, der in seiner Dokumentation auch mitunter anzeigte, dass Saudi-Arabien 18% der US-amerikanischen Volkswirtschaft besitzt? 18%. Ich war, ja, das habe ich mal gehört, aber ob das so stimmt, weiß ich jetzt gar nicht. Was auch viel witzig ist, weil es kam ja fast parallel mit der Saif Dina Ali Story. Die wurden ja als Kopf der wie Frauenrechtsrat gewählt, der UN. Also Saudi-Arabien. Ja. Und es gibt eine NGO, die das ganz eigentlich als einzige kritisiert haben, und die heißen UN Watch, und die haben auch gemeint, dass das größte Problem in der UN ist, dass da Geld eine Riesenrolle spielt. Und die letztendlich sagen, dass so was, also die haben auch diese Analogie genommen, das ist wie wenn man einen Pyromanen als in die Feuer als Leiter der Feuerwehrabteilung einstellt. Als Feuerschutz oder ja, genau, oder? Genau. Und die können sich das einfach nur, man kann es ja nicht stichhaltig belegen, klar, weil sonst hätten die Saudis ja ein Problem. Aber was denn sonst außer denen ihre Kohle und auch die Einflussnahme, und man darf auch nicht vergessen, die haben halt Rohstoffe und können von einem Tag auf den anderen sagen, wenn wir den und den Gefallen nicht kriegen, also das ist jetzt stark vereinfacht, dann steigen ein bisschen die Ölpreise. Kann sein vielleicht. Was machen wir jetzt? Und so kommt halt sowas zustande. Was machen wir jetzt? Da antworten die USA Fracking drauf. Durchs Fracking, ja, genau, haben die Saudis eigentlich, ich salopp ausgedrückt, verkackt. Das heißt also, das Fracking hat derartig die Preise runtergetrieben, dass die Saudis jetzt ein Problem haben. Nicht nur die Saudis, das sieht man jetzt auch in Venezuela. Ja, in Russland auch. Ja, in Venezuela, diese ganzen Unruhen in Venezuela werden verursacht, weil der Staat nun mal viel weniger Einnahmen hat. Venezuela ist ähnlich wie Saudi-Arabien ein Staat, der in Bezug auf seine Exporte fast ausschließlich von Erdöl abhängt und den entsprechenden Weltmarktpreis. Das heißt also, es gibt weniger zu verteilen über den Staat und dementsprechend auch jetzt die große politische Krise vor Ort. Eigentlich alle Länder, allen Ländern, die jetzt hauptsächlich von Erdöl leben, droht eine große Krise, wenn das Fracking die Preise weiter runtertreibt. Das ist richtig. Warte, ich muss nur ganz kurz unterbrechen, und zwar zur Richtigstellung mit der Saudi-Arabien-Frauenrechte-Sache. Ich habe nochmal nachgeguckt. Heute ist mir aufgefallen, der Bildblog.de hat quasi nochmal eine Richtigstellung verfasst. Und zwar, ich zitiere einfach, erstmal zu den Fakten. Saudi-Arabien wurde tatsächlich in die United Nations Commissions of the Status of Women gewählt, mit den wenigen Stimmen aller neu gewählten Mitglieder. Das hat aber nichts mit dem Vorsitz des Ausschusses zu tun. Das Land ist ab 2018 für 4 Jahre eines von 45 Mitgliedern der Kommission für Rechtsstellung der Frau. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, sie sind zwar reingewählt worden, sind aber nicht die einzigen. Nur damit das heißt, es sind Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Jemen. Nein, also gut. Aber ich weiß, du hast recht. Also klar, es ist nur ein Staat von 45, die mitunter diese Kommission ausmachen.